Zur Teilnahme an der 12. internationalen Herbstmesse Pyongyang trafen die Delegationen aus Deutschland, Malaysia, Singapur, China, Italien, Vietnam und Taipei, China am 3. September mit Maschine und Zug in Pyongyang ein.